nicht wissen, wohin. Wenn jemand versucht, Gefühle und Erlebnisse in geschriebene Worte umzusetzen, auch wenn es dabei an literarischer Kunstfertigkeit fehlen mag, dann soll damit etwas mitgeteilt werden. Jeder Autor eines jeden Textes sucht sein Publikum, wenn es auch manchmal nur ein imaginäres ist. Die Zusammenstellung der Texte, die Sie heute im Nachtflug hören werden, erfolgte, wenn man so will, nach antiliterarischen Kriterien. Texte, über die Deutschlehrer mit gezücktem Rotstift erbarmungslos herfallen würden. Texte, die einer literarischen Gattung nacheifern, künstlerischen bzw. künstlichen Vorbildern, aber etwas ganz anderes werden. Einfach aufgeschriebene Gefühle. Sie unterscheiden sich von Marktliteratur ebenso wie Familienfotos von Kunst- oder Modefotografie. Und sie haben eine eigene, schon sehr eigene Sorte Poesie. Die Texte sind zur Veröffentlichung bestimmt, was wir hiermit tun. Denken Sie also nicht an Literatur, vergessen Sie die Regeln der Grammatik, hören Sie einfach zu. Ich habe jetzt oft, wenn ich allein bin, ein merkwürdiges Gefühl. Ich sehne mich nach etwas. Ich weiß aber nicht, nach was. Nach einem Freund? Nach Freiheit von der Schule? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es der Frühling, denn es kommt immer, wenn so rechte Frühlingsluft ist. Und wenn ich einen Vogel höre, der zu singen anfängt. Wenn ich dieses Gefühl in der Schule habe, so kommt noch ein Ekel gegen das ganze Leben, dass ich mich zusammennehmen muss, nicht die Bücher in eine Ecke zu hauen und wenn ich drankomme, eine unverschämte Antwort zu geben. Ich glaube, dass sich Menschen in diesem Gefühl ermordet haben. Es ist zu schade, dass ich niemanden habe, dem ich den Unsinn, den ich in dieses Buch schreibe, vorlesen möchte. Käthe und Ernst würden höhnen. Röhl hört nicht drauf und sonst gibt es niemanden. Ich möchte jetzt mit Sokrates Menschen suchen gehen, aber ich glaube auch, dass ich selbst dran schuld bin, denn andere finden doch Freunde. Oder gibt es auch welche, die wie ich nach einem suchen? Wenn ich mit ihnen zusammenkäme, so würden wir uns vielleicht verstehen. Trübsal, o Trübsal, wie bist du so traurig? Alles, ach alles erscheint mir so ärmlich. Nie hab ich wirkliche Freude mehr. Alles, ach alles ist freudenleer. Gestern sah alles so freudig mich an. Heute, ach heute ist's vorbei mit dem Wahn. Nur das eine, das bleibt mir allein, das ist die Freude rein. Das ist die Hella, ein herrliches Weib. Die Liebe, heißgeliebte Maid. Diese zwei letzten Zeilen sind durchstrichen. Stattdessen steht dann darunter, das ist das Dichten, das Trübsal verwischen. Es ist mir höchst unangenehm, dass ich mir sagen muss, du wirst nicht verstanden. Das klingt nämlich leicht, als wollte man auf effektvolle Weise den einsamen Menschen spielen. Und als wäre man ein Sonderling, der durchaus etwas Extras darstellen will. Beides finde ich albern. Tatsache ist aber, dass ich wirklich nicht verstanden werde. Ob es an mir oder den Leuten liegt? Am besten kam ich stets mit meinem Vater aus. Jetzt ist es aber ein wenig anders, da er mit meinen Schulleistungen nicht zufrieden ist. Meine Mutter hält mich, das merke ich bei jeder Gelegenheit, in allem gerade für das Gegenteil von dem, was ich bin. Sie hat keine Ahnung von mir. Kern verhält sich wenigstens passiv. Er versteht mich auch nicht, aber er lässt meiner Natur wenigstens ihre Berechtigung. Dann sagt er wenigstens, so? Das ist immer noch besser, als mir immer zu zeigen, dass ich auf dem Wege des Holzes bin. Zuletzt glaubte ich, in Bergmann einen gefunden zu haben, der mit mir denken könnte. Dies bestach mich, ihm gegenüber etwas offener zu reden. Und augenblicklich war er entsetzt, behauptete, ich sei bei ihm gesunken, ohne sich nur die geringste Mühe zu geben, mich zu verstehen. Diese vier waren die einzigen, die in Betracht kamen. Bei den anderen ist es nicht nötig. Heute Nachmittag ging ich um 3 Uhr auf den Badeweiher, das heißt, wollte hingehen, denn er war geschlossen. Ich hatte es halb geahnt, weil ja heute Feiertag ist. Doch ich hatte so ein Gefühl, als ob ich nicht daheim bleiben könnte. Ich musste etwas erleben. So ein komisches Gefühl. So süß, so unbestimmt. Ich zog mich hinten am Bach aus und badete dort. Etwa 20 Buben waren ebenfalls dort. Aber ich zog mich rasch wieder an. Oben auf dem Berge hatte ich zwei Mädchen gesehen. Einer wollte ich nachgehen. Natürlich waren sie aber schon verschwunden, als ich auf die Stelle kam. Eine ganze Stunde irrte ich noch am Badeweiher umher, ohne eigentliches Ziel und ohne Zweck, höchstens mit dem Verschwommenen, ein Mädchen zu treffen, nur ein zu sehen. Ich hatte keine schlechten Gedanken, Liebesweh, es war nur eine Stimmung, gar keine Überlegung. Ich sehnte mich nach etwas. Es war auch nicht direkt eine Sehnsucht nach Mädchen. Ich suchte ein verwandtes Wesen. Vielmehr suchte nicht, sehnte mich nach ihr. Auf dem Heimweg flaute diese Stimmung ab. Ich wurde wehmütig, aber innerlich gehoben. Jetzt sitze ich im Dunkeln und spiele zeitweilig Violine. Spiele erst leise, wehmütig, dann stürmisch verlangend, dann schluchzend. Für andere wäre es vielleicht kein Kunstwerk, aber mir ist's genug. Ich spiele aus Stimmung und spiele mich in Stimmung. Weinen möchte ich über meine Einsamkeit. Bitter weinen. Hallo. Hallo. Kannst du dieses Wörtchen nicht mal zu mir sagen? Hallo. Ist das wirklich zu viel verlangt? Hallo. Bei deinen Freunden ist es dein Lieblingswort. Hallo. Meinst du jetzt mich? Hallo. Ich drehe mich um. Hallo. Hinter mir stehst du mit meiner Freundin. Hallo, sagst du. Und gibst dir einen Kuss. Wie schmerzhaft kann ein Hallo von dir sein? Du willst mich fragen, warum die Möwen klagen? Sie sahen uns beide, wir gingen Hand in Hand, wir gingen zusammen und unsere Füße berührten kaum den Sand. Der Wind flüsterte mir deinen Namen zu, und über uns kreisten die Möwen ohne Ruh. Wir kamen zum schroffen Felsen hin. Er war unsere Welt, unsere eigene Welt. Wir fühlten uns wie König und Königin unter dem weiten Himmelszelt. Jetzt sehen sie mich allein mit tränenblindem Gesicht. Ich werde nie mehr glücklich sein und gehe mit schwerem Schritt. Der Wind singt keinen Namen mehr, sein Lied ist traurig, leise und leer. Ich sitze auf dem Felsen, allein unterm weiten Himmelszelt. Ich sitze hier und weine um meine verlorene Welt. Willst du mich noch immer fragen, warum die Möwen klagen? Einsam ging ich durch die Gassen, durch den Regen, durch die Nacht. Warum hast du mich verlassen? Warum hast du das gemacht? Nichts kann mich grämen. Gestern sprang ich in den Bach, um das Leben mir zu nehmen. Doch der Bach war viel zu flach. Einsam ging ich durch den Regen, und ganz feucht war mein Gesicht. Nicht allein des Regens wegen, nein, davon alleine nicht. Wo bleibt der Tod im schwarzen Kleide? Wo bleibt der Tod und tötet mich? Oder besser noch uns beide? Oder besser erstmal dich? Eine einsame Träne auf dem Bahnsteig, die quäkende Stimme des Lautsprechers, der letzte Kuss. Ich liebe dich. Nur diese drei Worte, sagte er, ich liebe dich. Und mein Herz sprang aus dem Fenster des anfahrenden Zuges und blieb bei ihm. Vor mir spielen deine Ohren. Du schüttelst voller Übermut deinen schlanken Hals mit der seidenen Mähne. Du drängst vorwärts. Auf einem Waldweg lasse ich dich galoppieren. Ich spüre deine große Kraft und das Vertrauen, das du mir entgegenbringst. Der Umriss deines Körpers wird durch den Schatten auf den Weg gezeichnet. Wir stürmen dahin, wir verstehen uns, haben Vertrauen zueinander. Du bist so groß und stark, ich so klein und schwach. Aber du gehorchst mir dennoch, wenn ich alles richtig mache. Liebesbriefe passen nicht in unsere Zeit, sagst du. Dauern zu lange und wer liest schon Kleingedrucktes? Du aber passt in unsere Zeit. Du bist schnell, denn du denkst in Bits und Bytes. Deine Computerprogramme stimmen. Und was kam heute mit der Post von dir? 100.000 Mal, ich liebe dich. Auf 20 Meter zart gelber EDV-Liste. Your mind is going through. In Italien, 27.12.1980. Ich bin in Italien. Ich liege im Bett. Die anderen sind auch da. Ina und Katrin sind auch da. Es ist gut, dass sie hier sind. Es ist sehr schön. Ich verstehe gar nichts. Siehe 25.11.1980. Ich will nichts verstehen. Ich will ich bleiben. Ich bleibe ich. Lass dich nicht zu weit von ihr tragen. Lass es dir gut gehen. Bleib Herbert. Schlaf gut. Gute Nacht. 28.12.80. Du bist nicht dumm. Du hast es gewusst. Ist beschissen. Tötend und wieder so komplex. Du wirst es sein lassen müssen, das Verstehen. Und zurückkehren. Wer bist du denn? Wo bleibst du denn sonst? 29.12.1980. Ich stehe gerade oder noch nicht ganz auf. Mein Stolz ist empfindlich berührt worden. Außerdem bin ich traurig. Ich wünschte, alles würde etwas schneller vorangehen. Ich möchte das Ergebnis bald sehen. Aber es wird nicht schneller werden. Ganz im Gegenteil. Je mehr du wartest, desto schlimmer wird es werden. Du wirst der Sache also entgegengehen müssen. Ich spüre hier in Italien, heute gibt es wieder einen schlimmen Tag. Achtung, präsentiert das Gewehr. Schlag zu, Herbert. Du solltest etwas narzisstischer werden. 30.12.80. Ich bin ich. Und nicht, ich habe mich. Und deshalb brauche ich sie nicht zu haben. Aber ich brauche sie nicht zu haben, weil ich mich selber habe, sondern weil ich keine Ansprüche auf sie habe. Ich kann an ihr interessiert sein. 13 Uhr. Ich habe mich an mir selbst gerecht, wieder etwas anzufangen. Ich glaube einfach, dass wir nicht zusammenpassen. 31.12.80. 10 Uhr morgens, noch im Bett. Wir wollen heute nach Sanremo fahren. Heute Morgen fühle ich mich gemischt. Ich werde wahrscheinlich wieder den Draht zu meinem Ich verlieren, wenn sie wieder so cool und kalt und gemein und desinteressiert zu mir ist. Aber gerade dann ist es ja nötig, stark zu sein, sich gut zu fühlen. Ich will mich von ihrer Haltung mir gegenüber unabhängig machen. Ich will spüren, dass ich mich selbst liebe und dass ich mit mir zufrieden sein und glücklich sein kann. Sie soll spüren, dass ich kein Ping-Pong-Ball bin, den man an die Wand klatscht und der dann gleich zurückkommt. Sie muss spüren, dass ich nicht alles mit mir machen lasse. Und das heißt Rücksicht. Rücksicht ist nicht gleich Einschränkung der Persönlichkeit oder des Charakters. 1.1.81. Ich möchte etwas über den gestrigen Verlauf des Tages schreiben. Sanremo hat allen gut gefallen. Lars, Kade und Tom wollten die Nacht in Sanremo verbringen und erst morgens wieder in Zypresse auftauchen. Ina und ich wollten auf jeden Fall bis 6 Uhr wieder in Zypresse sein. Katrin hatte sich noch nicht entschieden, tat dies aber dann am Busparkplatz in Sanremo. Sie wollte mit Tom in Sanremo bleiben. Allerdings fuhren die beiden mit uns beiden nochmal nach Zypresse zurück, um sich warm anzuziehen. Ich war eigentlich ganz froh, dass sie sich so entschieden hatte. Die beiden zogen also los und wir waren allein. Plötzlich kam Ina recht erschrocken mit einem Brief von Katrin an mich von oben zurück. Sie hatte ihn auf meinem Bett gefunden. Was war passiert? Katrin schrieb: Lieber Herbert, ich wünsche dir ein gutes neues Jahr. Ich hätte gern mit dir zusammen Silvester gefeiert. Schade, dass Ina es geschafft hat, sich zwischen uns zu stellen. Katrin. So, so. Sie hätte also gern mit mir Silvester gefeiert, was allerdings nicht ginge, weil Ina sich zwischen uns gestellt habe. Dass sie sich immer noch einbildet, mit mir machen zu können, was sie will. 2.1.81. Heute bin ich mit Katrin ins Hinterland gewandert. Zuerst war es recht blöd, dem Rückweg dann aber sehr schön. Ich kann nur immer wieder sagen, dass ich gespannt bin, wie es so weiterlaufen wird. Ich darf jedenfalls nicht mehr so viel investieren. Tun Sie mir bloß nicht weh, junger Mann. Das würde ich nie tun. Dann gehen Sie endlich. Ich bin doch zärtlich. Tun Sie mir nicht weh, junger Mann. Ich bin doch zärtlich. Entfernen Sie Ihre Hand, aber eilig, bitte. Sie sind energisch. Ich habe Sie gern. Die Würde meiner Möse ist unantastbar für Sie, junger Mann. Ich bin sensibel und voller Zartgefühl. Sie scheinen mir uneinsichtig. Ich hätte es nicht gewagt, doch zwingt mich der Moment. Ich muss es erklären. Nicht leicht fällt es mir. Ich liebe Sie und... Tun Sie bloß nicht weh. Aber es ist doch wahr, wirklich, auch spürbar. Ich bitte Sie nun, weisen Sie mich nicht zurück. Es ist mir jetzt zu viel. Widerstand, wie verlockend. Reizvoll die Situation. Nun lächeln Sie doch schon. Keinerlei Erleichterungen finden Sie in mir. Gehen Sie. Was muss ich tun? Befehlen Sie. Ich werde Sie erobern. Ich mag Sie nicht mehr sehen. Ein Gedanke drängt sich auf. Gegner der Sklaverei bin ich, doch Vasall meiner Lust. Und Freiheit will ich nun erlangen. Tobt in mir eine fremde Wut und bringt mein Blut zum Kochen. Ich drücke den Schnee an die heiße Stirn, doch das Fieber wühlt weiter in meinem Hirn. Die Sinne zucken und hämmern mit Macht, als sollten bersten die Knochen. So berstet, mir ist es einerlei, zersprengt die Stirn mir mit Krachen. So tobe weiter, fremde Wut, so glüh nur weiter, wildes Blut, zerreiße mein Herz. In wildestem Schmerz und wildestem Tod will ich lachen. Ich saß mit Fräulein Wörner am Tisch in der Stube, träumte ich. Ich in der Sofaecke rechts. Ich kam um den Tisch herum, ging zur Balkontür und plötzlich meinte ich, Thea sei gestorben statt Ernas Bruder und sagte, Fräulein Wörner, und ich habe ihr nicht mal geschrieben. Dann setzte ich mich auf meinen Sofaplatz und legte meinen Kopf auf meine Arme und fing an, sehr traurig zu sein. Da legte sie ihren Kopf neben mich und unsere heißen Wangen lagen nebeneinander. Aber küssen taten wir uns nicht. Ich glaube, dass ich das schon einmal geträumt habe, aber was, wie und wo, weiß ich nicht. Überhaupt ist meine Stimmung jetzt recht merkwürdig. So hatte ich zum Beispiel Freitag vor 8 Tagen einen schrecklichen Traum von klösterlichen Hinrichtungen. Ich weiß nicht, wie ich dazu komme. Ich scheine den Göttern noch nicht genug Pessimist zu sein. Mir wär's lieber, ich träumte wachend und schlafend weniger von grausigen Tatsachen als von hübschen Mädchenköpfen, deren ich schon lange einen als Bild zum Schmuck eines Pultdeckels suche. Ich möchte so gern dein Bild in meinem Spiegel sehen, weil ich so hässlich bin und du so schön. Fast jeden Tag sehe ich dich und ich muss dich einfach anschauen, ob ich will oder nicht. Deine Schönheit fasziniert mich immer mehr. Und dass ich einmal so aussehe, das wünsche ich mir so sehr. Gestern traf ich dich wieder an der Haltestelle. Deine Locken sind Natur, keine Dauerwelle. Du musst so glücklich sein, dachte ich mir, denn alle Welt kniet förmlich nieder vor dir. Bestimmt kennst du nicht einmal Peinlichkeit und Angst, weil du dich mit dem Gesicht nicht genieren kannst. Ein Fremdwort ist für dich die Trauer, doch als du dich umdrehtest, überlief mich ein Schauer. Denn in deinen Augen sah ich Tränen, und Verzweiflung konnte deine Fröhlichkeit lähmen. Und ich kam langsam auf den Boden der Tatsachen zurück. Schönheit allein reicht nicht zum Glück. Ich sitze in meinem Zimmer bei Kerzenlicht und denke, wie so oft, an dich. Ich vermisse dich. Seit unserem Streit vor ein paar Tagen habe ich nichts mehr von dir gehört. Ist es aus? Ich weiß es nicht. Ich möchte so gern wissen, was mit uns los ist. Aber um dich anzurufen, bin ich zu stolz, genau wie du. Wir sind uns in vielem gleich. Ich möchte dich jetzt spüren, möchte deine Lippen auf meiner Haut spüren. Doch du bist weit weg. Ich bin einsam. Ob du das Gleiche denkst wie ich? Bitte sei nicht mehr böse auf mich und rufe mich an. Ich bin dir auch nicht mehr böse. Ich warte auf dich. Schade, dass meine Gedanken nicht zu dir schweben. Dann wäre vieles leichter. Ich brauche dich. Du bist mein Leben. Du gibst mir die Luft zum Atmen. Komm, trau dich. Das Telefon klingelt. Du bist dran. Es ist, als wären meine Gedanken zu dir gedrungen. Ich liebe dich. Ich gehe über die Erde, jedes Land, jeder Kontinent, eine Traumwelt. Als schaute ich durch eine rosarote Brille. Blumen, Wiesen, kleine Bäche, Schmetterlinge, Kinder, die fröhlich auf einer Wiese mit Blumen spielen. Ich spiele mit ihnen. Aufwachen! Meine Mutter schaut ins Wohnzimmer. Ich bin auf dem Sofa eingeschlafen. Schade. Meine Mutter schaltet den Fernseher ein. Tagesschau. Der Sprecher redet von Katastrophen, blutigen Demonstrationen, Waffen. Wo man hinschaut, keine Liebe. Der verpasste Zug, der dir vor deiner Nase wegfährt, ist im Vergleich zu der verpassten Chance, die du an dir vorüberziehen lässt, wie ein Sandkorn in der Sahara. Es wird der nächste Zug dich an dein Ziel bringen, eine zweite Chance, steht leider in keinem Fahrplan. Küss mich nicht, warte noch. Noch bin ich nicht ganz ausgezogen. Ich habe das Rollo runtergelassen und das Telefon ganz leise gestellt. Alle Kerzen brennen, auch die kleine aus Italien. Ich habe deine Platte aufgelegt. Die Kerzen werfen Schatten auf Wand und Decke. Manchmal sehen sie aus wie zwei Figuren, die sich verfolgen. Dann tanzen sie. Dann stehen sie ganz ruhig und es passiert gar nichts. Jetzt liege ich nackt auf dem Bett. Meine Hände. Morgenrot lichtet sich über das Dunkle der Nacht. Ein beliebiger Tag, aber kein Sonntag, beginnt wie jeden Tag mit dem Morgen. Alles menschlich Arbeitende hört auf die Diktatur der Wecker. Das Volk schlüpft in die Schuhe, die nicht geputzten. Sie singen keine Lieder, falten geistlos ihre Stirn. Sie müssen arbeiten. Sie müssen arbeiten gehen. Drum bin ich Dichter. Ich bin ein Dichter. Herbst ist es, wie immer nach dem Sommer geworden. In Fabriken wird geschwitzt. Schaffe, schaffe. Schaff so viel du kannst, das eigene Haus kommt nie zusammen. Es ist Herbst. Ich bin ein Dichter. Ich bin Dichter. Im warmen Mantel flaniere ich durch den Park. Die Mütze mit dem Zipfel dran hält den Dichter warm. Er lebt im Sommer 89. Nicht wissen wohin. Oder hau von zu Hause ab. Tatsachenbericht. Seit fast 2 Jahren schon kritzel ich alles voll, was ich finden kann. Einfach nur so, aus Bock und Lust und Laune. Was ich darauf schreibe? Gedanken, Gespräche, Fetzen aus meinem Hirn. Wörter, die in ihm drin sind und die ich unbedingt niederschreiben will, weil sie mir wichtig sind. Glaube ich zumindest. Und zumeist sind sie es auch. Ausnahmen kommen vor und sind völlig normal. Über den Aufbau und die Ordnung versuche ich mir so wenig wie möglich Sorgen zu machen. Frei nach dem Motto, einfach voll machen die Seiten. Das nun folgende ist praktisch der Bericht, was mir passierte, als die Schule zu Ende ging. Ein halbes Jahr zu wenig. Und ich also frei war, dachte ich. Als ich von Hamburg nach Adam wollte. Nachts hat mich der Brummifahrer an der Grenze bei Venlo rausgelassen. Jedoch kam ich nicht bei der Grenzkontrolle durch, wie mir der holländische Grenzbeamte in dem Durchsuchungskästchen klarmachte. Nach Telefongesprächen stellte er fest, dass ich zu wenig Geld hätte, nämlich nur 10 Gulden. Nach einem pappigen Brötchen mit Käse stellte ich mich wieder auf die Straße, hielt den Daumen raus und siehe da, der erste Wagen hielt an. Der Typ wollte jedoch nach Bremen, aber wo wollte ich eigentlich hin? Im Auto unterhielt ich mich noch mit ihm und er erzählte, er käme gerade aus Nordfrankreich und das Wetter wäre so kalt und ach und je. Ich hingegen schlief fast ein. Nur das Radio ließ mir keine Ruhe. Hörte ich irgendwelche schrägen Klänge, die völlig fremdartig und wie gesagt schräg waren, sonst hörst du das ja nicht. Nur diesen Drumcomputer, Sandra-Computer, Kackklang. Genoss ich die Musik und die einstürzenden Neubauten fingen an, die ersten Töne zu erzeugen, als Klack. Was macht der Typ? Er schaltete aus, wollte seine Ruhe haben und ich hatte sie jetzt leider auch schon. So schlief ich bis Bremen. Angekommen dort, mitten in der City, schnurstracks in den nächsten türkischen Imbiss. Von dem letzten Geld futterte ich was und trank auch noch was. Hat ungefähr nur noch 3 Mark. Nebenan in der Kneipe, wo ich eigentlich nur aufs Klo wollte, laberte mich ein Marokkaner so um die 40, 50 rum an und gab zu trinken aus. Mit dem Taxi fuhren wir dann etwas weiter weg zu seiner Wohnung. Ob es seine war, weiß ich nicht, denn eine dicke Dauerwellenfrau öffnete. Beide pennten in verschiedenen Zimmern. Jedenfalls machte er für mich einen Whisky-Cola klar, den ich aber nicht trank und er das zuerst nicht begreifen wollte. Im Video lief der Dieb von Bagdad. Wir rauchten Shit und zogen uns den Film rein. Währenddessen machte ich mich zum Pennen bereit und er wollte mich die ganze Zeit befummeln und mir dafür 100 Mäuse geben. Ich sagte daraufhin zu ihm, steig doch mal bei deiner Vermieterin unter die Decke, die freut sich bestimmt. Worauf er ziemlich sauer wurde und morgens um 5 schmiss er mich raus, als er merkte, dass es mit mir nicht klappen würde. Ohne die 100 Mark, die behält der Marokkaner. Mit der Straßenbahn und dem Frühaufsteher-Volk in Richtung Bahnhof. Ein Kontrolletti erwischte mich, mir aber scheißegal. Nach vergeblichem Trampen an der Autobahn und zwischendurch auch strömenden Regen wieder zurück zum Bremer Hauptbahnhof. Von den Leuten schnorrte ich mir innerhalb kürzester Zeit ziemlich viel Geld zusammen. Danach gaben mir ein paar Freaks was zu rauchen aus. Vorher, noch in den Morgenstunden, spazierte ich über die Gelände des Güterbahnhofes, um womöglich was zum Aufspringen, ein Zug zu finden ist, was nicht war. So lief ich dann des Nachmittags durch die Innenstadt, klaute eine Boxershort im Kaufhaus und kehrte wieder zurück. Ich war nun ziemlich ratlos. Was tun? Dachte scharf nach und dann trugen meine Beine mich zum Bahnsteig, wo der Intercity stand. Kaum drin, fuhr es auch schon los mit klopfendem Herzen. Eine gute und nett aussehende Schaffnerin kommt vorbei, um zu fragen, ist irgendwer neu zugestiegen? Ich grinse nur und habe dabei noch nicht mal gelogen. Das Leben ist aufregend, auch ohne Geld. In den warmen Sitzen schlief ich auch sogleich ein. Keine Kontrollettis störten mich. Wachte am Dortmunder Hauptbahnhof wieder auf. Dortmund. Zum Glück war es warm. Mit dem Seesack und der elektrischen Gitarre, auf der ich nicht spielen konnte, weil sie mir in Hansestadt Hamburg den Verstärker klauten, spazierte ich durch die Innenstadt. vorbei an den türkischen Drogenhändlern, die nicht nur Hasch vertickten. Ich fragte zwei Typen nach einer guten Disco, weil ich noch ein bisschen Kohlen hatte und ging dann dorthin. Der farbige Türsteher bunkerte meine Sachen und ich trat ein. Die Musik war in Ordnung und ich tanzte, bis der Laden zumachte. Tanzen kann ich wirklich befreien. Und was hätte ich Besseres in dieser Nacht auch tun sollen? Wieder draußen auf der Straße fragte ich zwei Trinker nach einem Pennplatz. Und wie sollte es auch anders gewesen sein? Sie verwiesen mich auf die nächste Parkbank, wo ich dann auch die Nacht in tiefem Schlaf verbrachte. Das Gelächter und Geschreie der Leute weckte mich. Ich hatte korrekt geschlafen und ein neuer Tag lag vor uns. Dort im Ruhrgebiet gibt es ziemlich witzige U-Bahnen. Durch den scheinbar endlosen Schacht, bis ich endlich drin saß und erst wieder an der Station ausstieg, wo ich schließlich zur Autobahn gelangte. Kein einziges Auto hält an. Habe fast endgültig die Nase voll vom Hitchhiken und knalle mich wieder in die Bahn. Sie fährt mich und die anderen beinahe durch das ganze Ruhrgebiet, zum Nulltarif natürlich. Bei der größten Stadt, die kommt, will ich aussteigen, nehme ich mir vor. Und es sollte Düsseldorf sein. Doch es kommt anders und ich verlasse den Zug in Duisburg. Und ich stehe mal wieder auf dem Bahnhof. Weiß nun umso weniger, was ich tun soll. Rufe bei der örtlichen Mitfahrzentrale an und beschließe, mich mit nach Paris mitnehmen zu lassen. Weil ich da noch nie war. Die Fahrt kostet 50 Mark, die ich nicht habe. So rufe ich zu Hause bei meinen Eltern an, doch sogleich ich die Stimme meines Vaters vernahm, legte ich auf. War er doch der Letzte, mit dem ich jetzt reden wollte. Mir blieb also nichts anderes als Schnorren übrig. In 2 Stunden hatte ich dann das Nötige zusammen, nach unzähligen: Hast du mal ein paar Groschen? Oder hast du ein bisschen Kleingeld für mich? Sobald ich fertig war, rannte ich wie verrückt zu der Mitfahrzentrale und kurz vor Ladenschluss machte ich den Frankreich-Trip klar. So hatte ich noch ein wenig Zeit, klaute mir ein paar Socken, futterte ein bisschen Brot mit Marmelade und fütterte mit einem Alten an einem Brunnen die Tauben, die sich an jedem Brocken ergötzten. Vor dem Bahnhof wartete ich, und da kam auch schon das Auto, das mich mitnehmen sollte. Fast die ganze Fahrt schlief ich und wachte erst hinter der Grenze auf. Der Typ am Steuer war faul und ließ mich am Stadtrand von Paris wieder heraus. Nun, es war dunkel, doch schön warm, und ich musste mich um einen Schlafplatz kümmern. So spazierte ich durch die Straßen. Am Rand boten einige Dirnen den Typen in den Autos ihre Körper an und vereinzelt saßen die Leute noch in den Cafés. Einschlafen tat ich im Hof eines Abbruchhauses. Eine Laterne spendete noch Licht, sodass ich noch in einer Zeitung blättern konnte. Und am Morgen weckte mich ein kleiner Hund, indem er mich, nämlich mein Gesicht, ableckte. In den Schlafsack ließ ihn mein Gewissen nicht rein. Sein Herrchen kam dann auch, wollte noch mit mir reden, aber wie? Ich kann ja kein Französisch. Zumindest nicht sprechen. Zeitsprung, Ortswechsel. Centre de Pompidou. Nach langem Herumirren in Paris fand ich dort einen Platz zum Ausruhen und Reinziehen. Ein schönes Mädchen, das Blumen verkauft. Sie hatte ein liebes Gesicht. Kaute wohl auf einer Nuss herum. Ich arme Kreatur auf Erden, so dachte ich in dem Augenblick. Sehnen sich denn alle so wie ich? Was du brauchst, ist Liebe. Was du brauchst, ist Sex. Die eine Nacht und den Nachmittag in der Stadt hatte ich wieder ziemlich klare Träume, das heißt, dass sie sehr ausführlich und bildlich sind. Einmal zum Beispiel stand ich an einem Strand und blickte zur Sonne. Dann hob ich die Arme und fing an zu fliegen. Es war ein schönes Gefühl. Plötzlich stürzte ich ab und landete sanft im Wasser. Beim Schwimmen öffnete ich die Augen und da sah ich eine kleine Stadt. Wo mochten wohl die, die drin wohnen, sein? Eine Nacht pennte ich am Seineufer mit Blättern in den Ohren wegen der Autos und eine andere Nacht lief ich mit Gruftis herum. Einige von ihnen standen an der Straßenecke und schnauerten die an ihnen Vorübergehenden an. Der eine sah aus wie Robert Smith von The Cure und wir durften ihn Jesus nennen. Lange, schwarze, hochtopierte Haare, bleiches Gesicht. Dabei lernte ich noch einen anderen Typen aus Athen kennen, der noch nicht mal Gepäck dabei hatte. Später dann gingen wir zu zweit in den Park und pennten zusammen unter einer Decke. Ein Typ aus Madagaskar, er war schwarz, fragte, woher ich komme, und ich sagte, Alemannia, worauf er zu mir sagte, Heil Hitler. Ich nahm es nicht so ernst und wir einigten uns, dass wir beide Rastas sind. Against Racism, Against Fascism. Wir pennten ein, bis uns der Regen überraschte. Unterschlupf fanden wir auf den Treppen einer Kirche. Neben uns lag schon einer. Er kam aus BRD und erzählt, an der Grenze haben sie ihn mit einer großen Menge Hasch erwischt. Nun war er frei und wir wuschen uns im Brunnen und aßen noch gemeinsam ein Frühstück, bis wir uns von ihm trennten und zu einem anderen Platz gelangten. Lauter Verwrackte, Punks und so weiter. Der eine nahm uns beide und zwei Mädchen noch aus Berlin mit zu sich nach Hause und ich erschrak. In seinem Zimmer lauter White Power und Hakenkreuze. Wirk. Der Athener und ich schliefen im Auto draußen, welches im Garten stand und nicht mehr fuhr. Am Morgen machte ich mich alleine auf den Weg. Am Bahnhof mal wieder setzte ich mich in den Zug nach Westdeutschland und fuhr ab. Im Abteil saß ein Franzose und ein Kanadier, der von Beruf Clown war. Wir unterhielten uns gut und beide gaben mir die ganze Zeit Zigaretten aus. Dann kam der Kontrolletti und er lachte, weil ich keine Fahrkarte hatte und die Dreistigkeit besaß. Ich sollte dann vor der Grenze aussteigen, was ich aber nicht tat. Ich ging aufs Klo, wusch mich, rasierte mich, um Zeit zu gewinnen. Klopf, klopf, bitte aufmachen. Ein Grenzbulle. Er wollte nur Ausweis sehen, nichts weiter. Hinter der Grenze kam ein neuer Schaffner und das Schwein schmiss mich gleich an der nächsten Station raus. Bad Homburg. Ein kleines Kaff. Nach mühseligen Trampaktionen, beinahe überfuhr mich sogar ein Auto, kam ich endlich zur Raststätte. Irgendwann, später schon, irgendwo auf einem Spielplatz, baute ich den Schlafsack auf und wollte einpennen, doch der Regen kam wieder. Im Restaurant drin wartete ich und ein Freak kam vorbei und ich fuhr mit, er war auch am Trampen. Jetzt war ich schon bei Frankfurt und der Morgen war schon wieder am Grauen. Ein Frühstück hinterm Flugplatz mit Kaffee und Brötchen und dann mit dem Wohnmobil die letzte Etappe. Ich wollte gerne bei meinen Eltern vorbeischauen. Bei denen rief ich auch vorher an und warnte meine Mutter vor, dass ich meine Haare gefärbt hatte. Schließlich schaffte ich es dann doch noch anzukommen und sprang sofort in den Baggersee. Alles in einem ein Trip, der in Ordnung war. Trotz Krätze, die mich quälte und mich kratzen ließ. By the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still willing. And I was out on the road late at night, I seen my pretty Alice in every headlight. Alice, Dallas Alice. And I've been from Tucson to Tucumcari, the hatch of Peter Donabaugh, driven every kind of rig that's ever been made, driven the back road so I wouldn't get way, and if you give me weed, white sand wine, and you show me a the wind, robbed by the sleet, had my head stoved in, but I'm still on my feet, and I'm still willing. Smuggled some smokes and folks from Mexico, baked by the sun every time I go to Mexico, and I'm still, and I've been from Tucson to Tucumcari, so I wouldn't get way. And if you give me weed, white sand wine, and you show me a sign, Ich renne, laufe lachend an säurezerfressenen, seelenlosen Gesichtern vorbei, stolpere und rutsche durch die grünlich schillernden, stinkenden Sekrete dieser Wesen. Bekomm halt hier und da einen größeren Spritzer oder auch einen kleineren, widerlich stinkenden Strahl ihrer Brühe ab. Ich versuche, noch ein Bier zu ergattern, mit Erfolg. Meine Stimmung hebt sich mit der gleichen Geschwindigkeit, in der sich mein gemartertes Hirn verklebt. Scheiß drauf. Es kann alles nur noch intensiver werden. Ich schlittere weiter durch die Jauche in Richtung Flipper, strauchele, schieß mit letzter Kraft, mich an einem zerfetzten Stück eines Darmes hochziehend, eine diamantene Kugel in den Kosmos meiner geblendeten, schon leicht vernebelten Augen. Myriaden von Lichtblitzen, Stromstößen und Schmerzwellen zucken durch meinen Körper, ätzen durch mein Hirn, bündeln sich in meinen Augen und werden zu einer mörderischen, alles blendenden, zerstörerischen Waffe. Die Strahlen des Wahnsinns bahnen sich einen Weg durch die Masse schreiender, sich windender Geschöpfe. Angefaulte Körper und unförmig deformierte Schädel zerbersten. Das Grauen ist allgegenwärtig, widerwärtig. Es zischt, brodelt, stinkt nach verbranntem und schon in Verwesung übergehendem Fleisch. Ekstase erfüllt mich. Fleisch. Immer mehr. Immer schneller. Schrei ungehört. Untergehend in einem infernalischen Inferno der Zerstörung. Ich verspüre kein Mitleid, kein Hauch von Menschlichkeit streift mich, eine tiefe Befriedigung überfällt mich. Der Schleim, der Gestank, Exkremente, Blut, Grauen, Wimmern, kriechende, zerrissene Gesichter, es gibt kein Entrinnen, kein Erbarmen. Meine Gedanken, der Brodem der Vernichtung, das Wimmern, alles vermischt zu einem Geruch, der meinen Körper wie in einem orgiastischen Traum zucken und beben lässt. Es ist wie eine ultrageile Droge, ein Gefühl niemals enden wollender, ekstatischer Vernichtung. Herr Ober, ich hätte gern noch so ein Getränk, bitteschön. 14.02.81 Gebeugter Kopf. Ich wünschte, geschäftig zu sein. Was vorhaben? Enttäuscht über mich. Warum schreibe ich eigentlich immer nur, wenn ich etwas zu tief gefallen bin? Es war einmal vorstellbar für mich, alleine mit allem fertig zu werden. Ich glaube einfach nicht mehr daran. Doch plötzlich spüre ich wieder Sonne in dem Denken. Ach Scheiße, jeder bisher geschriebene Satz entspringt einem anderen Gedankensprung. Und die Enttäuschung insgesamt entspringt den Verhältnissen und Hoffnungen. Es ist ein Trugschluss, Kaminski, jetzt zu denken, man müsse auch ohne Freunde auskommen. Richtig ist es, auf diese eine dämliche Person nicht einen Punkt Hoffnung zu setzen. Du hast doch selbst gesehen, wie wenig das ist, was sie dir den ganzen Freitagnachmittag erzählt hat. Ich bin mir sicher, dass du seit Italien auf dem richtigen Weg bist. Jetzt führen auch zur Straße. Dann biegst du links ab und läufst ein wenig. Du wirst sehen, wenn dich auch anfänglich Seitenstiche plagen. Wenn du die überwunden hast, und das wird nicht lange dauern, dann spürst du wieder dich in deiner alten Form. Es sind auch noch andere Leute auf dieser Straße, und die werden dich nicht allein lassen. Sie haben das auch auf deinen Abwegen nicht getan. Tue aber eines nicht. Verfluche nicht den alten Abweg, denn jetzt bist du den Kristallen der Gletscherstraße wieder näher. Du weißt jetzt wieder ein bisschen mehr über das Ziel. Morgen kommt Lars. Gestern war es furchtbar, heute war es grauenhaft. Hast aber selbst Schuld daran. Erniedrigung ist vollkommen hydrophil, aber nicht mit mir. Nicht mit Herbert Kaminski. Oh Scheiße, Donnerstag, hast du deinen Absprung verpasst. Die Zeit zermürbt mich. Nicht die Action, in der Action bin ich stark, aber die Zeit haut mich glatt um. Hast du das Recht zu sagen, dass F mehr ist, dass I mehr ist und L auch? Das weiß ich nicht. Wissen, etwas wissen, das ist möglich. Du weißt es auch, du weißt um die Bedeutung jeder Person Bescheid. Eigentlich wusste ich ja schon vor Italien Bescheid, wenn ich mir die damaligen Tagebucheintragungen ansehe. Was wirst du machen? Wie willst du dich vor den dich überholenden Gedanken retten? Ich werde etwas für mich tun. Herbert, heb deinen Kopf. Nicht wissen, wohin. Sie hörten die neueste Sendung in der Reihe Nachtflug. Mit Texten der Autoren Selm Joss, Herbert Kaminski, General David John Schuart. Nicht wissen, wohin, erlebt im Sommer 89 von Ralph Meyer Degerin. Wir zitierten außerdem Tagebuchtexte aus dem klassischen Werk von Charlotte Bühler, Das Seelenleben der Jugendlichen 1921. Gedichte und Gedanken von Mädchen entnahmen wir den letzten Jahrgängen der Zeitschrift Bravo Girl. Sprecher waren Nils und Stefan, Zusammenstellung und Aufnahmetechnik Katharina Döbler und Stefan Ripplinger. Der nächste Nachtflug am Mittwoch, den 14.02., hat den Titel Sitzen als Scheitern, der Stuhl am Ende. Hajo Eickhoff hat sich einige Jahre mit dem Stuhl beschäftigt, auch selber bestimmte Sorten gebaut. Er ist zu dem Schluss gekommen, dass dieses Endprodukt der Entfremdung des menschlichen Körpers keine Entwicklung mehr fähig ist. Schlimmer, der Stuhl zersplittert, bedingt eine rabiate Haltung, macht Lehrstühle, Präsidenten, heilige Stühle, Sitzungen und Auseinandersetzungen. Martin Reuter wird mit Hajo Eickhoff und Überraschungsgästen im Sitzen, Stehen oder Liegen über das Sitzen reden. I'm suddenly mixed up with trouble. I suddenly find myself down on my knees. Warm blood running down over my face. And I wonder if a whiskey will do. See, I'm feeling so nervous and blue. I'm feeling so nervous and blue. I'm feeling so nervous and blue.